mein Jesus. Ich staune nur, wie du dich in mich gibst. Mein Jesus, du mein Höchster und Geliebter. Dein Segen unbeschreiblich zärtlich fließt. Und alles gebe ich dir, mein Gott, mein Jesus, salbe du mich neu, dein Leben soll mich ganz erfüllen, du sollst mir alles sein. Du bist für mich der starke Held, mein Jesus. Ich rufe neu, sei mein Erlöser, Herr. Mein Jesus, du mein königlich Geliebter, ergreife du mich mehr und immer mehr. Und alles gebe ich dir, mein Gott, mein Jesus, salbe du mich neu, dein Leben sei mir ganz erfüllt, du sollst alles sein. Dein Atem lässt die Seele in mir tanzen. Dein Regen schenkt Erfrischung und auch Kraft. Dein liebevoller Blick lässt mich ganz heilen. Und es ist gut zu sehen, dass du es immer schaffst. Und alles gebe ich dir, mein Gott, mein Jesus, salbe du mich neu, dein Leben soll mich ganz erfüllen, du sollst mir alles sein. Fließe, wehe, fülle, heiliger Geist, ergreife, befreie, weil du es besser weißt. Oh.